Laut Meldungen aus Südkorea nimmt Südkorea weltweit den ersten Platz in Einfuhr der amerikanischen Kriegsrüstungen. Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums und des Amtes für Verteidigungsarbeit soll Südkorea seit 2006 für Import der US-Waffen in südkoreanischer Währung 36 Billionen 36 Milliarden Won ausgegeben haben, eine Summe, die den gesamten Kriegskosten Südkoreas im Vorjahr gleicht. Gegenwärtig werden vor allem das Kampfflugzeug F-35A und die Drohne Global Hawk eingeführt, wofür man noch mehr als 10 Billionen Won den USA zahlen muss. Die südkoreanische Regierung beschloss auch, für die Gründung der US-Militärbasis in Pyeongtaek die Kosten von 8,9 Billionen Won zu übernehmen.